Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Recycling. 1. Was bedeutet, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben? Das bedeutet, dass wir mit unseren Ressourcen nicht sparsam umgehen können. Das Leben in einer modernen Konsumgesellschaft zwingt uns, immer neue Produkte zu kaufen und Altes durch Neues zu ersetzen. Was wir nicht mehr brauchen, werfen wir auf den Müll. Auch dann, wenn es noch einige Jahre gut funktionieren könnte. Wir kaufen viel mehr Lebensmittel, als wir verbrauchen und lassen sie im Kühlschrank vergammeln, obwohl die halbe Erde unter Hungersnot leidet. Bei elektronischen Geräten werden immer neue, billigere Modelle gebaut, weil man sie kauft. Anstatt es zu verschenken, werfen wir das alte Gerät einfach weg. Dabei denken wir nicht mal über Nachhaltigkeit oder Wiederverwertung nach. 2. Denken Sie beim Einkaufen an den Müll? In letzter Zeit immer mehr, denn mir ist aufgefallen, wie viel Müll ich vom Supermarkt mit nach Hause schleppe. So haben wir auf Plastiktüten beim Einkauf verzichtet. Stattdessen nimmt meine Mutter immer ihren Einkaufskorb mit. Wenn es nach mir ginge, würde ich zum Beispiel Kaffeesahnebecher und Pappschachteln als zusätzliche Umverpackung von Zahnpasta sofort verbieten. Am besten wäre das Einwegplastik zu vermeiden. Deshalb gehe ich nur selten in Fastfood-Restaurants, wo Getränke in Plastikbechern mit Plastikdeckeln und Strohhalm verkauft werden. Pfandflaschen finde ich viel umweltfreundlicher, wenn es um Getränke geht. Es gibt viele Tipps und Tricks zur Müllreduzierung im Haushalt. 3. Warum ist Müll ein Umweltproblem des 21. Jahrhunderts? Er ist es, weil die Menschheit in ihrer Geschichte noch nie so viel Müll angehäuft hat. Wir sind Mitglieder einer extrem konsumorientierten Gesellschaft, in der viele nach dem Motto kaufen und wegwerfen leben. Bald müssen 8 Milliarden Menschen auf der Erde ernährt werden und bis jetzt ist keine zufriedenstellende Lösung des Müllproblems in Sicht. Während entwickelte Länder die selektive Abfallbeseitigung schon vor Jahrzehnten eingeführt haben, wird der Müll in den Ländern der Dritten Welt immer noch verbrannt oder in die Ozeane gekippt. Politiker und Umweltaktivisten fordern daher sofortige Maßnahmen zur Wiederverwertung oder Kompostierung von Müll. 4. Wie kann man im Haushalt Wasser sparen? Der Wasserverbrauch im Haushalt kann sinnvoll reduziert werden, wenn man duschen statt baden wählt. Zum Baden braucht man zweimal so viel Wasser wie zum Duschen. Noch mehr Wasser kann gespart werden, wenn die Duschkabine mit Sparduschköpfen ausgestattet ist. Wir sollten das Wasser beim Zähneputzen nicht fließen lassen, also den Wasserhahn sofort zudrehen. Kurzprogramme beim Waschen brauchen weniger Wasser, auch moderne Spülmaschinen haben einen niedrigeren Wasserverbrauch. Wenn man das Geschirr doch mit der Hand abspült, dann wenigstens nicht unter fließendem Wasser. Wir sammeln außerdem im Garten Regenwasser und gießen die Zimmerpflanzen damit. 5. Inwiefern werden Single-Haushalte zum Umweltproblem der Zukunft? Ein-Personen-Haushalte nehmen seit Jahren zu und in Zukunft werden auch bei uns immer mehr junge Menschen alleine leben, die wegen ihres konsumorientierten Lebensstils sehr viele Ressourcen benötigen. Singles verbrauchen die meiste Energie, kaufen mehr Haushaltsutensilien ein und produzieren mehr Verpackungsmüll pro Kopf als durchschnittliche Vierkopffamilien. Da sie mehr Gas, Wasser und Strom für ihre Single-Haushalte verbrauchen, kann diese Lebensweise laut Umweltexperten bald zu einer Umweltkrise führen. Um das zu vermeiden, sollten Singles ihr Geld in umweltfreundlichere Häuser und Haushaltsgerät investieren.